What I wanted to share with you this morning, I think, goes along very well with what your pastor has been encouraging you in. Also, was ich heute Morgen sagen möchte, glaube ich, geht sehr gut Hand in Hand mit dem, was euer Pastor schon gepredigt hat. And it certainly is a big part of my whole life. Und ist ein ganz großer Teil in meinem Leben. And that is worshiping the Lord. Und das ist einfach die Anbetung des Herrn. I'm excited to be here at this particular church. Ich bin sehr aufgeregt darüber, hier zu sein, spezifisch in dieser Gemeinde. I'm no expert in Austrian culture. Obwohl ich kein Experte bin in österreichischer Kultur. But I have a feeling that this is not the norm when it comes to church in Austria. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das hier nicht die Norm ist, wenn es Gemeindeleben in Österreich geht. This is like every church in Austria, right? Every church. Oder ist jede Gemeinde so? No. Wahrscheinlich nicht. Probably not. Wahrscheinlich nicht. Maybe you wouldn't be the one to say that. Vielleicht wärt ihr nicht die, die das sagen würden. But it feels like you have something very, very special here. Aber es fühlt sich für mich so an, als ob hier etwas ganz Besonderes im Gange wäre. And it really doesn't have to do with a personality, though you have an amazing pastor, I believe. Das hat sicher nichts mit einer Persönlichkeit zu tun, obwohl ihr einen ganz besonderen Pastor habt. And it doesn't have to do with the fact that you have great organizational skills at the church, though you may. Und auch nicht, dass ihr vielleicht großartige organisatorische Talente in der Gemeinde habt, obwohl das vielleicht auch der Fall ist. But I believe it has to do with the fact that there is a willingness here to allow the Spirit of God to move. Aber ich glaube, es liegt daran, dass einfach eine Bereitschaft hier ist, dem Heiligen Geist zu erlauben, etwas zu bewirken. Not just a willingness, but also a hunger for the Spirit of God. Nicht nur eine Bereitschaft dafür, sondern auch einen Hunger danach, dass der Heilige Geist etwas bewegt. And I think that's a key to keeping the body of Christ alive and growing. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass der Leib Christi wächst und lebendig bleibt. Many, many churches and denominations have started out with a passionate move of God. Also viele Kirchen oder Bewegungen haben mit einer sehr leidenschaftlichen Bewegung begonnen für Gott. But after we get used to those things, aber nachdem man sich an diese Dinge gewöhnt hat, many times we as humans try to control the move of God. Versuchen wir Menschen oft das, was Gott tut, irgendwie zu kontrollieren. We try to manipulate it. Und wir versuchen es zu manipulieren, zu beeinflussen. Or maybe even try to manufacture a move of God. Oder vielleicht sogar etwas hervorzubringen, das dann Gott getan haben soll. And this might happen out of fear. Und das geschieht vielleicht aus einer Furcht heraus. And we try to figure out how it happened. Und wir denken dann darüber nach, wie war das, wie ist das eigentlich alles gekommen, so that we can recreate it again. Damit wir das wieder produzieren können. Instead of just doing what we did from the beginning, anstatt das zu tun, was wir ganz am Anfang taten, just seeking the Lord with all of our heart. Nämlich einfach nur den Herrn suchen mit unserem ganzen Herzen. You might feel that you have goosebumps or chills when you sing a particular song. Vielleicht geht's dir so, dass du dir so ein kalter Schauer über den Rücken geht oder du Gänsehaut bekommst, wenn du ein bestimmtes Lied singst. So you might think to yourself, oh, it must be the song. Und dann denkst du dir vielleicht, okay, es ist das Lied ist es. If we sing that song every week, the presence of God will move. Wenn wir dieses Lied jede Woche spielen, dann ist die Gegenwart Gottes spürbar. But that's what we do. We try, oh, it must be the service, the time that we meet at 10:30, it's a sacred time. Und das muss eben, oder wir denken uns, es ist der Gottesdienst, es ist die Zeit des Gottesdienstes, 10:30, das ist der Schlüssel. Or it must be this particular building, that God really likes this building. Oder es ist eben dieses bestimmte Gebäude hier, Gott muss dieses Gebäude wirklich lieben. So if we ever grow too big and have to go somewhere else, that would be bad because God might stay here. Das, und wenn wir mal zu groß wären und dieses Gebäude verlassen müssten, wäre das schlecht, denn Gott bleibt ja vielleicht hier. I know I'm being a little bit silly. Und ich weiß, ich bin jetzt etwas dumm, ja, ich überspitze das. But I think it's silly because it's something that we do as humans. Aber es ist dumm, weil es genau das ist, was wir als Menschen tun. We try to put God in a box. Wir versuchen Gott in eine Kiste zu sperren. Figure him out. Und versuchen rauszufinden, wie er ist. And figure out what things we can do to make him move. Und was wir tun können, damit Gott etwas bewirkt. But he refuses to be put into our box. Aber Gott weigert sich, in eine Schachtel zu steigen. He's a free-flowing God. Er ist ein Gott, der frei fließt. Very creative. Sehr kreativ ist. And he loves us. Und der uns liebt. And he wants us to love him. Und er möchte, dass wir ihn lieben. So this morning, I would like to challenge you a little bit. Also heute Morgen möchte ich euch etwas herausfordern. Is that okay? Ist das in Ordnung für euch? Are you sure? Seid ihr sicher? Okay. Because I'm going to share some things with you that I think might be new to many of you. Denn ich möchte ein paar Dinge sagen, die vielleicht für viele von euch neu sind. But it's not meant in any way to make you feel that I know something big that you don't know. Und das soll euch aber nicht das Gefühl geben, dass ich jetzt hier oben stehe und etwas weiß, das ihr noch nicht wisst. Or that you really don't know what worship is all about. Oder dass ihr nicht wirklich wisst, worum es bei der Anbetung eigentlich geht. This is to take and help you build on what you already have. Das ist dazu gedacht, dass ihr das nehmt und darauf aufbaut, auf dem, was ihr schon wisst und habt. Because I do believe that you do have something very special here. Denn ich bin überzeugt davon, dass ihr etwas ganz Besonderes habt hier. And so I think that very thing is what opens the door for me to be able to build on that for you. Und dieses Besondere, das ihr habt, ist eben das Fundament dafür, dass ich jetzt heute hier bin und euch etwas sagen kann. It's as if possibly there is a door that would lead us to the things of God. Das wäre so, wie wenn es eine Tür gäbe, die uns zu den Dingen Gottes führen kann. And it has been locked tight and shut. Und die wurde aber vielleicht zugesperrt, fest verriegelt. Maybe here in Austria. Vielleicht hier in Österreich schon seit Jahren. Maybe in America for years too. Vielleicht auch in Amerika seit Jahren. All over the world, that door may have been locked. Seit vielen Jahren auf der ganzen Welt ist diese Tür vielleicht verschlossen. But it's as if maybe your pastor and some leaders came together. Also euer Pastor und ein paar eurer Leiter zusammenkommen. Decided to kick that door. Und sich dazu entschließen, diese Tür einzutreten. Ow, that hurt. Oder zumindest dagegen zu treten. Und sich dabei zu verletzen. They tried to kick this door. Und versuchen diese Tür so einzutreten. Until it would open. So lange, bis sie nachgibt. But it's got a lot of padlocks on it. Aber sie hat eben sehr viele Schlösser. And they're determined. We want to help the people get into a relationship with God. Und diese Leute, die davor stehen, sind entschlossen. Wir möchten den Leuten helfen, diese Beziehung mit Gott zu haben. And if that relationship is through that door. Und wenn diese Beziehung durch diese Tür möglich ist, then we're going to do whatever we need to do to kick it down. Dann tun wir alles, was notwendig ist, um diese Tür zu öffnen. Because we are people who love God and we love to see other people love God. Weil wir Gott lieben und wir möchten auch gerne, dass andere Menschen Gott lieben können. So I believe that your pastor and the leaders here and many of you have been a part of that, and that door is now cracked open. Und ich glaube, dass euer Pastor und eure Leiter solche Menschen sind und dass diese Tür schon etwas aufgebrochen ist. When I say the door is cracked open, again, in no way am I saying you have a long way to go. Und wenn ich sage, die Tür ist nur einen Spalt offen, bedeutet das nicht, dass ihr noch einen langen Weg vor euch habt. I'm not saying that you have a long way to go. Ich sage nicht, dass ihr einen langen Weg vor I'm euch habt. I'm saying that we have a long way to go. Ich sage, dass wir alle einen langen Weg vor uns haben. Because just when you think that you know a lot about God. Denn genau zu dem Zeitpunkt, wo du glaubst, du weißt schon sehr viel über Gott. Just when you think you know a lot about worship and about church. Und wo du glaubst, ich habe es verstanden, dass mit der Gemeinde das mit der Anbetung, you begin to realize how little you know. Dann fängst du an oder wird dir bewusst, wie wenig du weißt. God is so big. Gott ist so groß. There's an eternal amount for us to be able to seek after him. Und es gibt eine unendlich große Menge an Dingen, die wir an ihm entdecken können. So this morning I would like to kick that door open a little bit further. Und heute Morgen möchte ich diese Tür ein wenig weiter aufstoßen. Is that okay? Ist das okay? Are you ready? Okay, seid ihr jetzt bereit? Are you sure you're ready? Oh, good, good, good, good. All right, so I've entitled the message this morning. Also ich habe die Predigt übertitelt. At risk of making it difficult in the translation. Und ich riskiere damit, dass der Übersetzer etwas Schwierigkeiten hat. We'll see how this works. Also wir schauen einmal, wie das funktioniert. I've entitled this message, also die Botschaft heißt, Raising the Bar on Worship. Die Stange für die Anbetung sehr hochlegen. So it would be as if you were a high jumper. Das wäre also, wenn du ein Hochspringer bist. And you know how they do things with a high jump. Und ihr wisst ja, wie das ist mit beim Hochsprung. You jump and then they raise the bar again. Man springt und dann wird die Latte höher gelegt. And you jump and then they raise the bar again. Du springst das wieder und die Latte wird wieder ein Stück höher gelegt. And pretty soon there are fewer and fewer competitors. Und nach werden immer weniger sind immer weniger Teilnehmer dabei. Till there's only one left. Bis es am Schluss nur noch einen gibt. Or just a few left. Oder halt nur ein paar. But so this morning we're going to do what I believe God always does. Und so möchte ich heute Morgen das tun, wovon ich glaube, dass Gott es immer so tut. He continually raises the bar on us. Er hebt die Latte ständig höher. Not to make things more difficult. Nicht um die Dinge schwieriger zu gestalten. Because he believes you can do it. Sondern weil er glaubt, dass du es schaffen kannst. He believes you have the ability. When he raises the bar, he believes that you can do it with his, yeah. Er glaubt, du hast die Fähigkeiten und dass er die Latte höher legen kann. With his help, the power of his spirit, he'll help us get over the bar. Und dass du mit seiner Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, auch da drüber kommst. It's not up to you this morning. Und so liegt es nicht an euch heute Morgen. It's up to you trusting him to help you over the bar. Sondern es liegt an euch, ihm zu vertrauen, dass er euch über die Latte hebt. Amen? Okay. So, we're going to raise the bar on what I would call musical worship this morning. Und wir legen mal die Latte auf das, was ich genannt habe, musikalische Anbetung. And the reason I want to be specific is because worship is more than music. Und ich möchte das sehr spezifisch sein, denn Musik, Anbetung ist mehr als Musik. This is a common misconception in the United States. Und das ist ein typisches falsches Konzept, das in den USA vorherrscht. We say things like, "Come worship with me." Und wir sagen, komm, bete an mit mir. And we mean, "Come sing some songs to Jesus." Und wir meinen damit, komm und singen wir ein paar Lieder für Jesus. And it's okay, but there's more to worship than music. Und das ist okay, aber es gibt mehr in der Anbetung als nur die Musik. But that is not what I'm going to be talking about this morning. Aber darüber möchte ich heute Morgen nicht sprechen. That's a whole nother sermon. Das ist eine ganz eigene Predigt. Whole other sermon series. Oder eine ganze Predigtserie. Living a lifestyle of worship. Ein Leben der Anbetung zu führen. So this morning, though, I want to talk specifically about what it means to worship God through music. Und heute möchte ich ganz besonders speziell darüber sprechen, was es heißt, Gott durch Musik anzubeten. With singing. With clapping, with dancing. Und das schließt ein, die Musik, das Klatschen, das Singen. Possibly at church, possibly at home, wherever you are. Vielleicht in der Gemeinde, in der Kirche oder zu Hause, wo immer du auch bist. If you have a Bible. Wenn du eine Bibel mit hast. Did many of you bring your Bibles? Haben viele von euch ihre Bibel mit? If you have your Bible, and I hope you do. Wenn ihr sie mit habt, ich hoffe. I would encourage you to turn with me to John chapter 4. Dann möchte ich euch bitten, Johannes Kapitel 4 aufzuschlagen. John chapter 4, verse 23. Johannes 4, 23. This is a very popular worship scripture. Und das ist ein sehr bekannter Text, was Anbetung betrifft. Many people who teach on worship use this scripture. Und viele, die darüber lehren, verwenden diesen Text. I'm just going to use it for a very small purpose this morning to set up what we're going to talk about. Und ich möchte es nur ganz kurz anreißen, um eben das einzuleiten, was ich sagen möchte. John chapter 4 verse 23. Also Johannes 4, 23. It says, "But the time is coming and is already here when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for anyone who will worship him that way." Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. I don't know exactly how it says it in the version that was just read, but ich bin mir nicht sicher, wie das im Deutschen geklungen hat. The last part of that verse, aber der letzte Teil dieses Verses, says the Father is looking or searching for people who will worship God. Sagt, dass der Vater Menschen sucht, die ihn anbeten. He's looking to see if there's anyone who will worship him. Und er hält Ausschau, ob da jemand ist, der anbetet. But not just worship him. Aber nicht nur ihn anbetet. But worship him in spirit and truth. Sondern ihn anbetet in Geist und in Wahrheit. In the first part of that verse, it says, it uses the word true worshipers. Steht ja die wahren Anbeter. So that suggests to me that there could be true worshipers or worshippers who aren't true or who are false. Und das impliziert für mich, dass es nicht nur wahre Anbeter gibt, sondern eben auch falsche Anbeter oder Anbeter oder Anbeter, die halt falsch liegen. And I've determined for me that I would like to be known by the Father as a true worshipper. Und ich habe für mich festgelegt, dass ich gerne ein wahrer Anbeter sein möchte. Does anyone feel the same? Vor Gott. Fühlt sich jemand so ähnlich? I want to be known as a true worshipper. Also ich möchte bekannt dafür sein, dass ich einer dieser wahren Anbeter bin. So, I'm going to touch on a few things this morning, just a few. Und so möchte ich heute Morgen ein paar Dinge anschneiden, nur ein paar. That I believe will help you to become the true worshipper that God is looking for. Die euch helfen werden, dieser wahre Anbeter, diese wahre Anbeterin zu werden, nach der Gott Ausschau hält. There are many, many things that I could share with you this morning. Und es gibt viele Dinge, die ich heute Morgen mit euch teilen könnte. But I only have time for 8. Aber ich habe nur Zeit für 8. And I honestly feel that I could do a whole sermon or preaching on each one of these 8 points. Und ich habe echt so das Gefühl, dass ich aus jedem dieser 8 Punkte eine eigene Predigt machen könnte. We can just skip lunch and stay all afternoon also if you want. Wir können auch das Mittagessen überspringen und das ganzen Nachmittag bleiben. But I won't do that. Aber ich mache das jetzt nicht. I just want to touch on these 8 points. Ich möchte diese 8 Punkte nur kurz anreißen. The Father is looking around Austria to see, are there any true worshippers? Der Vater hält Ausschau in Österreich, ob da irgendwo wahre Anbeter sind. He's looking, he's searching Vienna. Und er sucht in Wien. Wondering if there are any true worshippers. Und fragt sich, ob irgendwo wahre Anbeter sind. Not people who worship him how they think they're supposed to worship him. Nicht Leute, die ihn anbeten, wie sie glauben, sie sollten ihn anbeten. But who worship him the way he requires and desires. Sondern die ihn so anbeten, wie er es verlangt und fordert und sucht. As a side note, und als Nebenbemerkung, never think that God needs us to worship him a certain way because he needs it. Glaub nicht, dass Gott die Anbetung in einer gewissen Art und Weise braucht, weil er Anbetung grundsätzlich braucht. He asks us to worship him a certain way because he knows that we need it. Sondern er lädt uns an, in einer gewissen Art und Weise anzubeten, so if he tells us, weil er weiß, dass wir das brauchen. So if he tells us to lift our hands, und wenn er sagt, hebt eure Hände, it's not because necessarily it fills a need for him. Ist es nicht, weil es für ihn ein Bedürfnis stillt? But he created us to lift our hands. Sondern er hat uns dazu geschaffen, dass wir unsere Hände heben. So that it fills a need in us. Weil damit ein Bedürfnis auf unserer Seite gestillt wird. And also not understanding there's a difference to know that God does not need our worship. Und ihr müsst eben verstehen, dass Gott unseren Lobpreis nicht braucht, but he wants our worship. Sondern er möchte gerne unseren Lobpreis. He doesn't need to use you or me to build his kingdom. Er braucht nicht dich oder mich, um sein Reich zu bauen, but he wants to use you and me to build his kingdom. Sondern er möchte dich und mich verwenden. I don't know about you. I don't know about you, but that endears me to him. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so etwas zieht mich näher an ihn. So what is God looking for when it comes to true worshipers? Also nach was hält Gott jetzt Ausschau, wenn er nach diesen wahren Anbetern sucht? Number one. Erstens, God is looking for people who don't need a worship leader. Gott hält Ausschau nach Leuten, die keinen Anbetungsleiter haben. This might seem a little bit strange. Und das klingt vielleicht etwas eigenartig. And I'm not trying to work myself out of a job. Und ich versuche mich jetzt hier auch nicht selbst arbeitslos zu machen. I make my living as a worship leader. Denn ich verdiene meinen Lebensunterhalt als Anbetungsleiter. But I believe that God is raising up a new level of worship leader, a worshipper. Aber ich glaube, dass Gott doch eine neue Stufe sozusagen von Anbetern hervorbringen möchte. One who doesn't have to have a worship leader to worship God. Nämlich jemand, der keinen Anbetungsleiter braucht, um ihn zu loben. You might find yourself on a Sunday morning coming in here very tired. Und vielleicht kommst du am Sonntagmorgen hier rein und bist noch etwas müde oder sehr müde. Maybe sad or depressed about something that happened during the week that was challenging. Vielleicht auch traurig oder deprimiert über etwas, was diese Woche passiert ist. And you're hoping that someone can pep you up. Und du hoffst, dass einer da ist, der dich sozusagen da jetzt hochheben kann. And that's okay. Und das ist in Ordnung. Because I know everyone here has a heart to encourage you. Denn ich weiß, dass jeder ein Herz hat, um euch zu ermutigen. But God is looking for a new level of worshipper. Aber Gott sucht nach so einer neuen Stufe von Anbetern. Someone who won't come into the church and require someone to pep them up. Und nach Leuten, die eben nicht in die Gemeinde kommen und sozusagen danach verlangen, dass jemand da ist, um sie hochzuheben. Someone who has been spending time with Jesus all week. Sondern jemanden, der schon die ganze Woche über Zeit mit Jesus verbracht hat. When they arrive at church, they're ready to pour out to God and pour out to others. Und wenn sie dann in die Gemeinde kommen, sind sie bereit dazu, sich Gott gegenüber auszugeben, auszuleeren und auch anderen Menschen gegenüber. They're not looking to the worship leader to persuade them or provoke them to worship. Und sie suchen nicht den Anbetungsleiter, der sie sozusagen überredet oder dazu bringt, anzubeten. This new level of worshipper is one who doesn't need a worship leader. Also diese neue Art von Anbeter ist jemand, der einen Anbetungsleiter nicht they'll mehr do braucht. They'll do just fine with a worship leader too. Es ist ganz okay, wenn einer da ist. But here's the thing. If you are one who has to have a worship leader to worship God. Aber hier ist die Sache, wenn du einen Anbetungsleiter brauchst, um Gott anbeten zu können, then it would be impossible for you to worship God at home. Dann wäre es für dich unmöglich, Gott zu Hause anzubeten. In your car. In deinem Auto zum Beispiel. Walking down the street. Oder einfach nur die Straße hinuntergehend. Maybe you could bring hire Becky to come with you in your daily life and ride with you in your car. Vielleicht kannst du die Becky einladen, die in dein persönliches Leben holen in dein Auto. And lead you in worship in your car. Und dann kannst du sie anleiten in den Lobpreis hinein. Invite her to your home. Oder du lädst sie zu dir nach Hause ein. And ask her to help you and your family worship the Lord. Und bittest sie dann, dass sie dir und deiner Familie hilft, Gott zu loben. But she can only be at one place at one time. Aber sie kann eben nur an einem Ort sein jeweils. So what I do is I actually, when I travel and I sing, I actually commission everyone in the audience to become a worship leader. Und was ich mache ist, also wenn ich weg bin oder auf Reisen bin, dann bestimme ich sozusagen jeden im Publikum dazu, Anbetungsleiter zu sein. What? I can't sing. How can I be a worship leader? Und man sagt dann vielleicht, na, ich kann aber nicht singen. Wie kann ich Anbetungsleiter sein? And I'm sure some of you sing very nicely. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch sehr schön oder sehr gut singen. In the shower. In der Dusche. But I'm not going to commission you this morning to be a worship leader for thousands. Aber ich werde dich nicht dazu bestimmen, Anbetungsleiter für Tausende zu sein. I'm not going to commission you to be a worship leader for hundreds. Und auch nicht für Hunderte. But I will commission you to be a worship leader for one. Aber ich werde dich sozusagen bestimmen, der Anbetungsleiter für einen zu sein. To lead yourself into the presence of God. Dass du dich selbst in die Gegenwart Gottes führst. The truth is, Becky and myself and other worship leaders, we cannot lead you into the presence of God anyways. Die Wahrheit ist sowieso, dass weder ich noch Becky noch irgendein anderer Anbetungsleiter dich in die Gegenwart Gottes führen kann. We're not going to slap a leash on you and pull you in there. Wir werden nicht so eine Leine auswerfen und dich reinziehen in die Isn't that how you lead an animal? So wie man ein Tier führt. You still have to lead yourself. Du bist es selbst, der dich führen muss. Even if Becky's up here leading and pouring out her heart. Und selbst wenn Becky hier oben steht und sozusagen ihr Herz ausschüttet. You still have to lead yourself into the presence of God. Musst du dich selbst nehmen und in die Gegenwart Gottes führen. Or you can choose to stand there with your arms folded. Oder du kannst einfach da unten bleiben, deine Arme verschränken. And a scowl on your face. Und vielleicht so grimmig reinschauen. Ja. It's up to you. Es liegt an dir. It's up to me. Es liegt auch an mir. So God is looking for a worshipper who doesn't need a worship leader. Und so sucht Gott Anbeter, die keinen Anbetungsleiter brauchen. Number two. Zweitens. What else is God looking for? Nach was hält Gott noch Ausschau? And this might seem a little bit strange. Und das klingt vielleicht auch etwas merkwürdig. But God is looking for people who don't need lyrics on a screen. Gott sucht nicht nach Menschen, die den Text auf einem Bildschirm brauchen. Now I'm not saying we shouldn't have lyrics on a screen. Ich sage jetzt nicht, dass wir den Text nicht mehr auf den Bildschirmen haben sollten. We will always likely have words on a screen. Sehr wahrscheinlich werden die Worte immer angezeigt werden. Until we develop the technology to project it into our brain. Bis wir eine Technologie erfinden, dass wir es direkt im Hirn ablesen können. We've had hymn books. Also wir hatten ja diese Gesangsbücher. We've had overhead projectors. Und wir hatten auch diese Overhead-Projektoren. And now we have screens. Und jetzt haben wir diese Bildschirme. And that's okay. Und das ist gut so, ist okay. But a true worshipper. Aber ein wahrer Anbeter doesn't have to have lyrics on a screen to worship the Lord. Braucht nicht den Text am Schirm, um den Herrn anzubeten. I like to call that a cheat sheet. Und ich nenne das gerne den Schummelzettel. This is the cheat sheet. Also das hier ist der Schummelzettel. For those of us who don't know what to say to God. Für die nicht wissen, was sie Gott sagen sollten. Do I have to give you a cheat sheet to tell you how to pray? Muss ich dir einen Schummel geben, damit du weißt, was du beten sollst? Now I know that we've done this in church in the past, correct, right? Ich weiß, dass wir das in den Gemeinden gemacht haben früher. The pastor or the pope or the priest. Also der Pastor oder der Papst oder der Priester. Hand out flyers or pamphlets. Hat dann so Flyer verteilt oder so Pamphlete. Tells us what to say to God. Und da steht dann drinnen, was man Gott sagen soll. And that's okay in a corporate setting. Und das ist auch okay in so einem allgemeinen Rahmen. But the fear there is that if that's all we ever do. Aber die Angst, die dabei natürlich bestehen muss, ist, dass wenn das alles ist, was wir tun. We never learn how to pray on our own. Dann lernen wir nie, wie wir selbst beten können. We never learn how to talk to God. Und wir lernen nicht, wie man mit Gott spricht. How to pour out our hearts to God. Und wie wir unser Herz ausschütten können vor Gott. If all we ever do is say the things people tell us to say to God. Wenn wir einfach nur das sagen, was uns die Leute gegeben haben, was wir Gott sagen sollen. I believe the songs on the lyrics on the screen. Und so glaube ich, dass die Texte an den Schirmen are there to inspire you, dass die dazu da sind, um euch zu inspirieren, to go beyond what's being said there, und zwar dazu inspirieren, über das hinauszugehen, was an der Leinwand steht, to inspire you to become creative in the way that you express yourself to God. Dich inspirieren dazu, kreativ zu sein, so wie du dich Gott gegenüber ausdrücken möchtest. Again, you can follow the analogy. If you don't have lyrics on a, if you have to have lyrics on a screen. Und man kann natürlich die Analogie auch hier übertragen. Also wenn du den Text am Schirm brauchst. If you have to have lyrics on a screen to worship, then how are you going to worship at home? Also wenn du das brauchst hier, dann wie wirst du zu Hause anbeten können? Now, I don't know if any of you do worship at home. Probably some do. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause anbetet. Wahrscheinlich machen das manche. I didn't grow up in a home where we worship the Lord in our home. Und ich bin nicht in einem Heim zu Hause aufgewachsen, wo wir zu Hause den Herrn angebetet haben. I grew up in a wonderful Christian family. Ich bin in einer wunderbaren christlichen Familie groß geworden. And I was taught to pray and to read my Bible. Und man hat mich gelehrt zu beten und meine Bibel zu lesen. But to my knowledge, I was never encouraged to develop a language of worship through music in my bedroom. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mir beigebracht hätte, sozusagen eine Anbetung in Form von Musik im Schlafzimmer zu praktizieren. I don't think anyone ever said this. Ich glaube, niemand hat das jemals gesagt. But it was as if someone had told me, don't worship at home, we do that at church. Aber das Gefühl war so ein bisschen zu Hause wird nicht angebetet, wir tun das in der Gemeinde. Again, no one ever said those words. Es wurde zwar sicher nie ausgesprochen. But it would be as if someone came to you and said, whatever you do, make sure you don't pray at home. Aber es wäre so, wenn jemand kommt und sagt, was immer du auch tust, geh sicher, dass du zu Hause nicht betest. Because we do that at church. Denn das Beten machen wir in der Gemeinde. Whatever you do, don't read your Bible at your house. Du kannst alles tun, aber liest deine Bibel nicht zu Hause. Because we do that at church. Bibel lesen tun wir in der Kirche. And of course no one would say that. Und natürlich würde das niemand sagen. Right? Oder? Right. Pastor, you would never say that. He's going to tell you the exact opposite. Pastor würde das nie sagen, er würde hoffentlich genau das Gegenteil sagen. Please do it at home. Bitte tut es zu Hause. And when you come to church, you'll be ready. Und wenn du in die Gemeinde kommst, dann bist du bereit. So we should worship the Lord in our homes. Also sollen wir den Herrn auch in unseren Heimen anbeten. But if you're one that needs to have lyrics on a screen, aber wenn du jemand bist, der eben diesen Text braucht am Schirm, I'm sure the pastor could arrange to email you some lyrics you can put on your computer. Kann Pastor Rob dir sicher auch die Texte schicken und die kannst du dann auf deinem Computer ablaufen lassen. But we're not going to do that. Aber das wollen wir nicht tun. Because I believe that God is looking for a new level of worshiper. Denn ich glaube, dass Gott eine neue Stufe One who doesn't need lyrics, doesn't have to have lyrics on a screen in order to worship. Der diesen Text nicht haben muss, anzubeten. I'll touch on that some more in a couple other points later on. Und ich komme vielleicht ein bisschen darauf noch zurück in den anderen Punkten. Point number three. Drittens. What is God looking for? Nach was hält Gott Ausschau? He's looking for people who don't need a worship leader. Sie brauchen, also er hält auch schon nach jemanden, der keinen Anbetungsleiter braucht. For people who don't have to have lyrics on a screen. Jemanden, der keinen Text an der Leinwand braucht. And he's even looking for people who don't have to have a band Und to sucht worship. Sogar nach Menschen, die keine Band brauchen, anzubeten. No offense to the musicians that were here on the stage. Also ich hoffe, die fühlen sich jetzt nicht beleidigt, die Musiker hier auf der Bühne. But if you have to have a band to worship the Lord, aber wenn du eine Band brauchst, anzubeten, once again, how are you going to worship in your house? Dann wie soll das zu Hause funktionieren? Well, I have a CD, Jeff. I can worship to the CD. Naja, ich habe eine CD zu Hause, Jeff. Ich kann die zu Hause auflegen. Yes, but what if you're up in the mountains and you don't have a CD player? Ja, was wenn du oben bist am Berg und es gibt keinen CD-Spieler? And the band couldn't come with you this time. Und die Band konnte diesmal auch nicht mitkommen. How will you worship the Lord? Wie lobst du den Herrn? Sometimes I get concerned about this. In what I do for a living. Und manchmal also macht mich das irgendwie nachdenklich in Bezug auf das, dass ich damit Geld verdiene. I go to large conferences, just like you saw in the video. Also ich gehe zu großen Konferenzen, so wie ihr das auch im Video gesehen habt. And I lead worship. Und ich leite da so eine Anbetung. And there are thousands of people. Und das sind Tausende von Menschen. Big, huge sound system. Und ein riesiges Soundsystem. Amazing lighting. Und wirklich eine unglaubliche Lichtanlage ist auch aufgebaut. The band is just incredibly talented and gifted. Und die Band ist unglaublich talentiert und begabt. And everything is happening on a grand scale. Und alles geschieht eben auf sehr großem Rahmen. I absolutely love doing what I do. Und ich liebe es, das zu tun. But sometimes I wonder if we can become part of the problem. Aber manchmal stelle ich mir die Frage, ob wir nicht Teil des Problems werden könnten. Because I reason that some people might come to that event. Denn ich denke mir, manche kommen vielleicht zu solchen Veranstaltungen. And think incorrectly. Und denken dann fälschlicherweise. Worship equals this. Anbetung ist gleich das hier. So if I'm going to worship, I have to go to a big conference. Also wenn ich anbeten will, dann muss ich zu einer großen Konferenz fahren. If I'm going to worship, I have to have a big loud sound system with lights and a big crowd. Wenn ich anbeten will, brauche ich eben eine große Soundanlage, Licht und eine große Menge an Menschen. And if that's the case, und wenn das der Fall ist, then we'd never be able to worship in here. Dann würden wir nie eine Anbetung hier aufbauen können. Because even though you have what you need for this room, denn selbst obwohl ihr das habt, was ihr braucht für diesen Saal, and everything sounds fine, und alles auch gut klingt, and the room is full, und der Saal voll ist, it just wouldn't measure up for you if you were used to having big conferences. Wäre das für euch sicher nicht genug, wenn ihr große Konferenzen gewohnt seid. And so people go from conference to conference to conference. Und so gibt's Menschen, die von einer Konferenz zur nächsten ziehen. And they're unable to worship the Lord unless there's a big conference or a big concert. Und sie können den Herrn gar nicht wirklich loben, wenn eben keine große Konferenz mit einem großen Konzert stattfindet. Unless there's a band who's very talented. Oder wenn es da keine Band gibt, die sehr talentiert ist. I've even reasoned that if all you had on this stage, Pastor. Und ich habe sogar überlegt, also wenn das einzige wäre, was hier auf dem Podium ist. Was a talented kazooist. Okay. There's an instrument called a kazoo. Also es gibt ein Instrument, das nennt sich Kazoo. Do you know this instrument? Kennt ihr das? No. It really is not an instrument. Es ist eigentlich kein richtiges Instrument. It has you could just blow through it, and it's like you're humming. Okay, also man bläst durch und es fängt dann so zum Summen an. Ne? So eine Tröte, ja. Good sport. If you just had an anointed kazooist. Also wenn es einen wirklich gesalbten Kazooisten gibt, you would have all you needed. Dann ist es alles, was ihr braucht. Some pastors I see are afraid because they want to have an amazing band up here. Und manche Pastoren haben die Angst oder die Befürchtung, weil sie wollen eine gute Band hier oben haben. And they want it so bad. Und die wollen diese Band also wirklich so stark. And feel that the people need to have it to worship the Lord. Und auch das Gefühl haben, dass die Leute, die Zuhörer, das brauchen, um zu loben, um anzubeten. But sometimes they might leave some people on the stage who don't really have a genuine relationship with the Lord. Dass manchmal dann Leute auf dem Podium sind, die nicht wirklich eine echte Beziehung mit dem Herrn haben. But these people are very talented. Diese Menschen sind sehr begabt, sehr gut. So we leave them there because we need them to worship. Und deswegen belassen wir sie, wo sie sind, weil wir sie brauchen, um anzubeten. And while it is very challenging to know when it is time to sit someone down who is on the stage. Und obwohl es eben eigentlich sehr schwierig ist, sehr herausfordernd ist zu wissen, wann ist der Zeitpunkt, jemanden von der Bühne zu holen. The point remains that we don't have to have a band to worship the Lord. Bleibt der Punkt trotzdem bestehen, es muss keine Band da sein, um Gott anzubeten. And if we leave people on the stage who don't genuinely love the Lord, they're just because they're talented. Und wenn wir Menschen hier oben lassen, die keine echte Beziehung zu Gott haben, nur weil sie eben gute Musiker sind, we might as well put up a banner across the back here. Könnten wir genauso gut hinten so ein Transparent aufhängen. It says, we value talent over character. Und dann könnte man draufschreiben, also wir schätzen Talent höher als Charakter. Because that's what we'd be communicating. Denn das wäre genau das, was wir kommunizieren damit. I believe that God is looking for a new level of worshipper. Und ich glaube, dass Gott eben nach so einem neuen Level an Anbetern sucht. I don't believe that this is a level that only a few people can achieve. Und ich glaube nicht, dass das eine Stufe ist, die nur ein paar wenige Menschen erreichen können. This isn't something that's only for a few people because they are super spiritual. Und das ist nicht nur für ein paar Menschen bestimmt, weil sie super geistlich sind. You might sit here this morning and think, oh, well, this is way over my head. I don't need to worry about this. Und du denkst dir vielleicht, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist viel zu hoch, über das brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen. Well, I have news for you. This is way over all of our heads. Aber es ist eigentlich tatsächlich so, dass das irgendwie uns alle übersteigt. I cannot worship God. Me, Jeff Dio, cannot worship God the way he wants me to, except by his spirit. Und ich weiß, Selbst ich, Jeff Dio, kann Gott nicht so anbeten, wie er das möchte, wenn es nicht sein Geist in mir tut. So he's saying to you all this morning, even though I don't know that everyone will do it or allow God to move in you the way that you can. Und so spricht Gott zu euch allen, obwohl ich nicht weiß, ob sich alle darauf einlassen. Everyone is invited. So ist doch jeder Einzelne eingeladen dazu. The bar is being raised. Die Latte wird höher gelegt. And you are being empowered this morning. Und du wirst dann befähigt heute Morgen. By the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. To make it over the bar. Es über diese Latte zu schaffen. So number four. Der vierte Punkt. God is looking for people who understand that his presence isn't in the music. Gott sucht, hält Ausschau nach Menschen, die verstehen, dass die Gegenwart Gottes nicht in der Musik liegt. Now, sometimes when I teach on this in America, also manchmal, wenn ich darüber spreche in den USA, people kind of look at me funny. Dann schauen mich die Leute irgendwie komisch an. When I say that God's presence isn't in the music. Wenn ich sage, Gottes Gegenwart liegt nicht in der Musik. Because we're so accustomed to thinking when it's time to get into God's presence, there's always music. Denn wir sind das so gewohnt, dass wenn wir in die Gegenwart Gottes treten möchten, dann geht die Musik an. But God's presence is not in the music. Aber die Gegenwart Gottes liegt nicht in der Musik. We used to joke about a particular keyboard sound that we had. Und wir haben früher gescherzt über so einen gewissen Effekt, den wir am Keyboard hatten. We called it the pad sound. Wir haben es den Pad Sound genannt. Yeah, it's like warm string type sound. Also es war so ein very soothing. Wie von Streichinstrumenten, sehr warm, ja, sehr beruhigend. And we would call that sound the Holy Spirit. Und wir haben diesen Sound den Heiligen Geist genannt. We don't do that anymore. It's not a good thing to do. Also wir machen das nicht mehr so, das war auch nicht so gut. But we would joke about it because when that sound played, everyone was ready to worship. Aber wir haben das so genannt, wenn dieser Sound kam, war jeder bereit, Gott anzubeten. Once again, I wondered if we were creating a problem. Und da habe ich mich wieder gefragt, sind wir es, die ein Problem kreieren? If the only way that we can engage with God is with that sound. Also wenn das die einzige Art ist, wie wir mit Gott in Kontakt treten können, wenn dieser Ton kommt. Then what will happen if we're ever arrested for loving the Lord and put in prison? Dann wie wäre es eben, wenn wir verhaftet würden, weil wir eben eine Beziehung zu Gott haben und ins Gefängnis kommen? You can invite someone to visit you with a keyboard. Dann könntest du noch jemanden einladen, der ein Keyboard mitnimmt. Then you can get into the presence of God. Und dann kommst du wieder in diese Gegenwart Gottes. So if the presence of God is not in the music, also wenn die Gegenwart Gottes nicht in der Musik liegt, where is it? Wo ist sie dann? Do we have to have the do we have to have the music to have the presence of God? Brauchen wir diese Musik, um Gottes Gegenwart zu haben? Is God here now? Ist Gott jetzt hier? Can you sense his presence? Kannst du seine Gegenwart fühlen? There's no music. Es ist keine Musik. But his presence is here. Aber seine Gegenwart ist hier. But where specifically is his presence found? Aber wo ganz spezifisch ist seine Gegenwart zu finden? I believe it's clear in the Bible. Ich glaube, es ist ganz klar in der Bibel. That his presence is found in relationship. Dass seine Gegenwart in einer Beziehung gefunden wird. Because it's just when we engage in relationship with him that we find ourselves in his presence. Denn es ist nur dann, wenn wir uns auf diese Beziehung einlassen mit ihm, dass wir diese Gegenwart erfahren. I used to think that word presence was such a super spiritual word. Und ich habe es immer so verstanden, dass dieses Wort Gegenwart so ein super geistliches Wort ist. I tried to overthink it. Und habe versucht, das irgendwie zu durchdenken, zu verstehen. It just meant being together. Und das, ich kam drauf, es bedeutet einfach nur zusammen sein. I'm here in your presence, you're here in my presence. Ich bin hier in deiner Gegenwart und du bist hier in meiner Gegenwart. But it does go one step at least beyond being in the same room. Aber es geht einen Schritt weiter als das im gleichen Raum sein. We have to engage in relationship. Man muss sich sozusagen verbinden in einer Beziehung. We often pull ourselves out of the presence of God. Denn oft ziehen wir uns zurück aus der Gegenwart Gottes. That doesn't mean that he's not there. Das heißt dann nicht, dass nicht da ist. He's always there. Ist immer da. But we're the ones who aren't there. Aber wir sind diejenigen, die nicht da sind. We pull ourselves out of the presence of God. Wir ziehen uns selbst aus dieser Gegenwart Gottes zurück. And we get busy doing other things. Und wir beschäftigen uns dann mit vielen anderen Dingen. But it's when we engage with him. Aber es ist zu dem Zeitpunkt, wenn wir uns einlassen auf in relationship, in einer Beziehung, that we find ourselves in his presence, dass wir entdecken, dass wir in seiner Gegenwart sind. Do you know this song, The Heart of Worship? Kennt ihr dieses Lied, The Heart of Worship? When the music fades and all is stripped away. Also wenn die Musik leise wird und alles abfällt. So my question is for you, where is your worship when the music fades? Und das ist eben meine Frage auch. Wo ist deine Anbetung, wenn die Musik verstummt? When the CD stops playing. Wenn die CD aus ist. Or the band stops playing. Oder die Band aufhört zu spielen. Can you still find yourself in God's presence? Dann findest du dich dann immer noch in der Gegenwart Gottes. Number 5. Fünftens. God is looking for people who don't need a church service to worship him. Gott hält Ausschau nach Menschen, die keinen Gemeindegottesdienst brauchen, um ihn anzubeten. In America we make a big deal of buildings. In Amerika geht's sehr viel darum um Gebäude. I have a feeling this is something that happens all over the world. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das die ganze Welt irgendwie teilt. We tend to think that God's presence is in a building. Wir haben so das Konzept, dass Gott in einem Gebäude zu finden ist. As I joked earlier that if we left this place, we might leave God behind. Und so wie ich vorher gescherzt habe, also vielleicht wenn wir in ein anderes Gebäude ziehen, bleibt Gott vielleicht zurück. That possibly the only place that you could find God was in the church building. Da vielleicht der einzige Ort, wo man Gott finden kann, ist in einem Kirchengebäude. But this is not true. Aber das ist nicht wahr. In fact, If you will, turn with me to Acts. Und die Tatsache ist vielmehr so, wenn du möchtest, schlag mit mir die Apostelgeschichte auf. Acts chapter 7. Apostelgeschichte 7. I believe this is something that we know deep in our hearts. Und ich glaube, das ist etwas, das wir tief im Herzen wissen. But we still have trouble with the idea that God is just as powerful outside of the church as he is inside the church. Aber irgendwie haben wir trotzdem noch Probleme mit dem Gedanken, dass Gott außerhalb des Gebäudes genauso mächtig ist wie innerhalb. Now, I don't mean to minimize what happens in a church service. Und ich will es nicht klein spielen oder runtermachen, was in einem Gebäude passiert, in der Kirche. And in no way do I suggest that you not come to church. Und ich würde auch nicht vorschlagen, dass ihr nicht mehr kommt in die Gemeinde. That you can get everything you need without coming to church. Dass man alles bekommt, was man braucht, ohne Gemeinde. That's not what I'm saying. We need to fellowship. Wir brauchen diese Gemeinschaft miteinander. We need to worship together. Und wir brauchen auch diese Anbetung miteinander. But God's presence is found here because we are here together. Aber Gottes Gegenwart wird hier gefunden, weil wir hier zusammen sind. Not because of the building. Nicht wegen des Gebäudes. You know, in the United States, you might find someone who would say, who would yell at a little child, "Don't run in the church." Also in den USA findest du das vielleicht, dass jemand ein kleines Kind anschreit und sagt, in der Gemeinde wird nicht gelaufen. And the unspoken reason for that is because there's something special about the building because it's church. It's where God lives. It's God's house. Und das Unausgesprochene, das da mitschwingt, ist, dass das etwas ganz Besonderes ist hier, dass es ein Gebäude ist, wo Gott lebt. Das ist Gottes Haus. But I believe that that is inconsistent with what the Bible teaches. Aber ich glaube eben, dass es nicht zusammenstimmt mit dem, was die Bibel uns lehrt. This building is not God's house. Denn dieses Gebäude ist nicht Gottes Haus. So if you were to tell a child to not run in church, it wouldn't be because this was the church building. Also wenn du einem Kind sagst, es soll nicht rumlaufen, dann nicht aus dem Grund, weil das Gemeindegebäude ist. If you were to tell someone to take off a hat or to not talk during the service. Oder wenn du sagst, jemand soll den Hut abnehmen oder nicht sprechen während des Gottesdienstes. It wouldn't be because we're in church. Wäre das nicht, weil wir in einer Kirche sind? Or that this is God's house. Oder dass das eben das Haus Gottes ist? And I think that we push away a lot of young people because we use this reasoning. Und ich glaube, viele junge Menschen werden sozusagen hinausgeschoben wieder aus der Tür, weil wir genau das damit meinen. The reason that we don't talk out in church or possibly wear a hat when we pray. Vielmehr der Grund, warum wir nicht sprechen während des Gottesdienstes oder den Hut halt abnehmen. It's not because we're at church. Nicht weil wir hier sind in einer Gemeinde. We honor and respect each other. Sondern weil wir einander ehren und einander respektieren. If you went to the courthouse before the judge, wenn du ins Gericht gehst vor den Richter, would you run around and yell and scream? Würdest du herumlaufen und schreien und lärmen? What if you went to the movies? Oder wenn du ins Kino gehst? Would you yell and talk on the phone and do all that type of thing? Würdest du ganz laut sprechen oder telefonieren während des Filmes? It's the same as when we're at church together. Und das ist genau das Gleiche, wenn wir in der Gemeinde zusammen sind. It's not because these poles are sacred. Es ist nicht, weil diese Säulen hier heilige Säulen we're sind. In God's house. Oder wir in Gottes Haus sind. It's because we're together. Es ist deswegen, weil wir zusammen sind. And we're respecting each other and we're loving God. Und wir uns gegenseitig respektieren und Gott lieben. Look at Acts chapter 7. Und hier in Apostelgeschichte 7. Verse 48. In Vers 48. It's being talked about here that about the temple that Solomon built for God. Und der Zusammenhang ist, dass hier über den Tempel gesprochen wird, den Salomo gebaut hat für Gott. That's being made very clear here that God has changed the way things used to be. Und es wird hier sehr deutlich gemacht, dass Gott Dinge jetzt anders hält, als wie sie vorher waren. Let's start in verse 46. Und ich möchte schon in Vers 46 anfangen. It says, David found favor with God and asked for the privilege of building a permanent temple for the God of Jacob. David fand Gnade vor Gott und begehrte, eine Wohnstätte für ihn zu bauen. But it was Solomon who actually built it. Salomon aber baute ihm ein Haus. However, the Most High doesn't live in temples made by human hands. Vers 48. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen mit Händen gemacht. As the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. Could you ever build a temple as good as that? Asked the Lord. So wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? And it goes on there. Das geht weiter. It's made very clear that God does not live in church buildings. Aber es ist eben sehr deutlich, dass Gott nicht in einem Kirchengebäude wohnt. So what is the temple of the Lord? Also was ist jetzt der Tempel? What is the house des Herrn, of God? Das Haus Gottes. Isn't it you and me? Bist es nicht du und ich? Aren't we living temples? Sind wir nicht so lebendige Tempel? Isn't there a verse that says greater is he who is in me? Gibt es nicht diesen Vers, größer ist der, der in mir ist, than he who is in the world? Als der, der in der Welt ist? We know these things. Everyone's not astonished to find this out this morning. Und wir wissen vielfach diese Dinge und wir sind jetzt nicht ganz erstaunt über das, was gesagt wird. But I think it's something that needs to be re-emphasized. Aber ich glaube, es ist etwas, das wieder betont werden muss. And the true worshiper that God is seeking, und dieser wahre Anbeter, den Gott sucht, does not need to have a church service to worship him. Man braucht nicht diesen Gottesdienst, um anzubeten. For the same reason that a true worshiper doesn't need a band or lyrics or a worship leader. Und aus dem gleichen Grund, dass ein Anbeter keine Band und keine Musik und auch keinen Anbetungsleiter braucht. We can worship God any place, anytime. Man kann Gott jederzeit überall anbeten. Certainly at church. Ganz sicher in der Gemeinde. Certainly at a big conference. Und ganz sicher an Certainly einer großen Konferenz. In a small group. Und ganz sicher auch in einer kleinen Gruppe. And by ourselves in our house. Aber auch ganz alleine bei uns zu Hause. Number six. Sechstens. God is looking for people who worship by faith. Gott sucht Menschen, die im Glauben anbeten. Many people wait until they feel like worshiping God to worship him. Viele warten darauf, dass sie dieses Gefühl haben, jetzt möchte ich Gott gerne. But if you wait until you feel like you want to worship God, you will very rarely worship the Lord. Aber wenn du darauf wartest, dass dieses Gefühl hochsteigt, wirst du wahrscheinlich sehr, sehr selten Gott loben. How many of you here feel like getting up in the morning when your alarm goes off? Wie viele fühlen sich wirklich danach, in der Früh aufzustehen, wenn der Wecker läutet? I rarely feel like getting up in the morning when my alarm goes off. Also ich fühle mich sehr selten danach aufzustehen. I know I hit snooze 3 times this morning. Und diese Stummtaste habe ich 3-mal gedrückt heute Morgen. But if I wait until I feel like getting up in the morning. Aber wenn ich darauf warte, bis ich mich danach fühle aufzustehen. I think Pastor Rob would have had to preach this morning. Dann wäre Pastor Rob heute Morgen hier oben und würde predigen. But I got up by faith. Aber ich bin aufgestanden. Im Glauben, knowing that if I would do that, my feelings would follow me. Und weil ich gewusst habe, dass wenn ich das tue, dann würden meine Gefühle nachfolgen. This is a principle that I love to teach, and I won't go on it because I again could teach a whole lesson on this. Und das ist ein Prinzip, das ich wirklich liebe und über das ich sehr gerne spreche, und ich könnte daraus eine ganze Predigt machen. But I'll tell you one quick story. Aber eine kurze Geschichte möchte ich hier anbringen. I have a friend of mine who has been married for over 25 years. Ich habe einen Freund und der ist seit 25 Jahren verheiratet. But for the last 5 years, he and his wife have been separated. Aber seit 5 Jahren sind seine Frau und er getrennt. And very early on in their separation, I went to him. Und sehr früh nach ihrer Trennung bin ich zu ihm hingegangen. And my wife and I shared with him that he needed to consider going back with his wife. Und wir haben mit ihm geredet und gesagt, er sollte sich das wirklich gründlich überlegen, wieder zurückzugehen zu But seiner he said, Frau. Jeff, I don't feel anything for her anymore. Und er hat gesagt, Jeff, ich fühle aber nichts mehr für sie. I don't have any feelings for her. I don't want to be fake and pretend that I love her. Ich habe keine Gefühle mehr für sie und ich möchte nicht so tun, als ob, obwohl ich einfach obwohl nichts mehr da ist. That sounds very honorable. Und das klingt ja eigentlich sehr ehrenwert. Don't want to be fake or pretend. Ich möchte nicht so tun, ich möchte kein Heuchler sein. But there's a big difference in being fake and having faith. Aber es gibt einen großen Unterschied, eben nur so zu tun oder Glauben zu haben. My wife and I told him, if you will begin to step out in faith and write little love notes to her. Und meine Frau hat gesagt, wenn du anfängst im Glauben sozusagen einen Schritt zu machen und so kleine Liebesbriefe oder Notizen an sie zu schreiben, even though your heart has grown numb and cold, obwohl dein Herz dann kalt geworden ist, vielleicht und taub. If you will begin by faith to go to the flower shop and buy her flowers. Aber wenn du im Glauben zum Blumengeschäft gehst und Blumen kaufst für sie. If you will by faith begin to utter those three words, I love you. Und wenn du das im Glauben aussprichst, diese drei Worte, ich liebe dich. You will find that your emotions and your feelings will follow your actions. Dann wirst du entdecken, wie deine Gefühle deinen Taten folgen werden. It does not happen the other way around. Andersrum funktioniert es nicht. If we wait to follow till our feelings arise until we act. Also wenn wir darauf warten, dass unsere Gefühle so weit sind, dass wir etwas tun, we will either very rarely act well or we will always act poorly. Werden wir nur sehr selten etwas Gutes tun oder eben sehr oft etwas Schlechtes. So the worshipper that God is looking for, also der Anbeter, den Gott sucht, is one who doesn't worship based on feelings, ist einer, der nicht anbetet auf der Grundlage seiner Gefühle, but in faith, sondern auf der Grundlage seines Glaubens. These are people who don't have to wait until they feel like worshiping God. Das sind Menschen, die nicht darauf warten, bis sie sich danach fühlen, Gott anzubeten. Much more could be said on that, but two more points. Und da könnte last noch viel one. Gesagt werden, aber es gibt noch zwei kurze Punkte. Number seven. Sieben. God is looking for people who will worship Him in freedom. Gott sucht nach Menschen, die ihn in Freiheit anbeten. There is a Hebrew word for the word praise. Und es gibt ein hebräisches Wort für das Wort preisen. In my Bible. This word is always translated praise. Und in meiner Bibel wird's immer mit preisen verbunden, but also übersetzt. There are actually many different meanings for the word praise. Aber dieses Wort hat eigentlich mehrere Bedeutungen. One of the many Hebrew words that's translated praise. Und ein anderes hebräisches Wort, das auch als Lobpreis übersetzt wird, is the word tequila. Ist das Wort tequila. I don't know if you have the word tequila in German. Tequila auch auf Deutsch gibt. But that is a different spirit. Aber das okay. ist ein anderer Geist. We're talking about tequila. Hier geht's tequila. This is the spontaneous song of the Lord. Und tequila bedeutet das spontane Lied für Gott. In Psalm 40 it talks about the new song of the Lord. Und in Psalm 40 spricht es über ein neues Lied des Herrn. We're familiar with the passage that says God inhabits the praise of his people. Und wir kennen ja diesen Vers, dass Gott im Lobpreis seiner Leute wohnt. Which means God dwells in relationship in the praise of his people. Und das heißt, Gott wohnt sozusagen in dieser Beziehung im Lobpreis seines Volkes. But that word praise is the word tequila. Aber dieses Wort Preis, Lobpreis, ist das Wort tequila. So it specifically means God inhabits the spontaneous or new song of the Lord. Das bedeutet eben wörtlich, Gott wohnt im spontanen oder im neuen Lied für den Herrn. He inhabits that specific praise. Er wohnt oder ist zu finden in diesem ganz speziellen Preis. Now once again, I could teach a long time on this, but I'll give you just a little bit. Und ich könnte auch sehr lange darüber sprechen, aber ich möchte euch nur eine kleine Sache mitgeben. Last week during the service, during the worship, how many of you were here last week? Wer war alle letzte Woche da? Okay. There were some moments where the music just played. Da waren ein paar Momente, wo nur die Musik gespielt hat. And no one was singing. Und keiner hat mehr gesungen. And there weren't lyrics on the screen. Und da waren auch keine Texte am Schirm zu sehen. Now some people were confused with what to do during that time. Und manche waren verwirrt, weil sie nicht wussten, was mache ich jetzt in dieser Zeit. And that's understandable. Und das ist verständlich. But that time is a very powerful time. Aber diese Zeit ist eine sehr mächtige Zeit. Because it's the time where you begin to engage in a new song to the Lord. Weil das die Zeit ist, wo du mit einem neuen Lied für Gott kommen kannst. So some things I believe are going to begin changing around here, just because there's going to be I think this is right in the line of the flow of teaching and what your pastor has been teaching. Ich glaube, es ist auch genau das, was euer Pastor schon vorher gesagt hat. You will begin to understand that when those moments come, dass eben ein paar neue Dinge hier passieren werden und du verstehen wirst, dass wenn diese Momente kommen, it's not the time to sit back and watch the band play. Es ist dann nicht sozusagen an der Zeit, sich zurückzulehnen und der Band beim Spielen zuzuschauen. And even maybe the transition between songs. Und vielleicht sogar in dieser kurzen Zeit, wo der Übergang von einem Lied zum anderen stattfindet. Which sometimes can be an uncomfortable transition. Diese Zeit kann manchmal ein bisschen unangenehm sein. We might clap nervously or wait for the band to start the next song, wait for the drummer to count it off. Vielleicht klatschen wir dann nervös oder warten halt drauf, bis der Drummer. We might not know what to do. Man weiß vielleicht nicht, was mache ich jetzt. From this day forward. Also von heute an. Everyone's gonna know what to do during that time. Weiß jeder, was in diesen paar Sekunden tun soll oder tun kann. Forget the band. Vergiss die Band. Let them do what they're gonna do. Lass sie machen, was sie tun müssen. But you begin to engage. Aber du fängst an, sozusagen die Verbindung zu suchen. When the lyrics disappear. Und wenn der Text verschwindet, begin to reach down deep in your heart. Da kannst du tief in dein Herz hineingreifen. Begin to sing the new song of the Lord. Und anfangen, ein neues Lied für den Herrn zu singen. Because God inhabits the Tehila of His people. Weil Gott wohnt in Tehila seiner Leute. And even sometimes, while everyone is singing together, und manchmal vielleicht sogar, wenn alle gemeinsam etwas singen, you might find yourself drifting off a little bit. Bist du vielleicht irgendwo ein bisschen weiter weg oder ganz woanders? Now this spontaneous song is not meant to replace corporate singing. Und dieses spontane Lied für Gott ist nicht etwas, das den Gemeindegesang ablösen soll. But it is something that needs to be happening in the spaces. Aber es ist etwas, das geschehen kann in diesen Zwischenräumen. As united together, we all begin to sing the spontaneous song of the Lord. Als wir dann, also alle gemeinsam dann ein spontanes Lied für den Herrn singen. And this is also a song that you can sing in your bedroom. Und das ist auch ein Lied, das man im Schlafzimmer singen kann. And I'm tempted to say more, but I won't. Und, ich könnte jetzt noch mehr sagen, aber ich halte mich zurück. One last point. Und einen Punkt noch. God is looking for people who will worship Him with their whole self. Gott sucht nach Menschen, die ihn aus ihrem ganzen Wesen heraus anbeten. In Mark chapter 12, verse 30. Markus Kapitel 12, Vers 30. Jesus tells us to love the Lord your God with all of your heart, your soul, your mind and your strength. Und das sagt Gott, sagt Jesus, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, ganzem Gemüt, mit deiner ganzen Kraft. We are to love the Lord with our whole self. Mit deinem ganzen Sein. Heart, mind, body, soul, Herz, spirit. Mit deinen Gedanken, mit deiner Seele und mit deinem Geist. Some of us are very good at worshiping God with our minds. Und viele sind sehr gut in der Anbetung Gottes in Gedanken. But not so good at engaging our hearts. Aber nicht so gut, wenn es ums Herz geht. But we just decide that's just our personality, so we just continue in that way. Aber wir haben uns vielleicht dazu entschlossen, dass das halt unsere Persönlichkeit entspricht, und so machen wir in dem weiter. Some of us are very good at worshiping God with our hearts. Manche sind sehr gut darin, Gott in ihren Herzen anzubeten. But very uncomfortable with worshiping God with our bodies. Aber fühlt sich sehr unwohl, wenn man Gott mit seinem Leib, mit seinem Körper anbetet. But God commands us because He knows what we need. Aber Gott sagt uns das, weil er weiß, was wir brauchen. To love Him with our whole self. Dass wir ihn mit unserem ganzen Sein anbeten. So if you find yourself very good at being a loud worshipper, also wenn du an dir selbst oder von dir selbst weißt, dass du ein sehr lauter Anbeter bist, you are obeying the scripture because it tells us that we should shout to the Lord and dann sing. Folgst du der Schrift, weil die Schrift sagt, schreit für den Herrn, ruft für den Herrn und singt. But if you're not very good at being quiet, aber wenn du nicht sehr gut bist im Leise sein, being still, oder im Stille sein. We know the word also says, be still and know that I am God. Es gibt ja auch diesen Vers, seid stille und erkennt, dass ich der Herr bin. So we should worship God in our hearts. Also sollen wir Gott in unserem Herzen anbeten? Quietly. Ganz still. We should also worship God loudly and boldly with our bodies. Aber auch sehr laut und sehr freizügig. With our minds too. Auch mit unseren Gedanken. We don't abandon our intellect to worship the Lord. Wir lassen unseren Intellekt nicht ganz außer Acht. In fact, as Pastor Rob and others preach and teach you, he will gain an empowerment to worship the Lord because they are speaking truth and revelation of God to you. Und weil wie es auch Pastor Rob macht, wenn ihr diese Lehre empfangt, werdet ihr auch bestärkt oder bekräftigt, Gott anzubeten, weil das euren Intellekt anspricht. So I just want to encourage you to take the area that you are strong in. Und so möchte ich euch ermutigen, dass ihr den Bereich eures Wesens nehmt, in dem ihr sehr stark seid. And become stronger. Und darin noch wächst. But also look at the areas that you might be weak in or uncomfortable with. Aber vielleicht auch die Bereiche anschaut, in denen ihr schwächer seid oder wo ihr euch nicht so wohl fühlt. Begin to develop those things. Und anfangt diese Dinge zu entwickeln. I did not grow up in a church where we worshiped God with our bodies. Ich bin nicht in einer Gemeinde aufgewachsen, wo Gott mit dem Körper gepriesen wurde. If someone raised their hand, we thought they had a question. Wenn jemand seine Hand gehoben hat, dachte jeder, der hat eine Frage. And I remember being in my bedroom. Und ich kann mich erinnern, wie ich bei mir im Schlafzimmer stehe. And saying, okay, feet. Und dann habe ich gesagt, okay, Füße. The Bible tells me in Psalm 149 and 150 die Bibel sagt, to dance. Psalm 149, 150, sie sollen tanzen. And I know that King David, who was a man after God's own heart, und ich weiß, dass auch der König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, danced and worshiped the Lord like a fool. Getanzt und den Herrn angebetet hat wie ein Irrer. So feet, you and me gotta have a talk. Also Füße, wir müssen uns mal unterhalten. I know you don't feel like jumping and dancing. Und ich weiß, dass ihr euch nicht danach fühlt, jetzt zu hüpfen und zu springen. But like Paul, I will command my body to do what it's supposed to do. Aber so wie der Paulus, ich befehle meinem Leib, das zu tun, was er tun soll. And if I step out in faith, und wenn ich das im Glauben mache, the emotions of my feet will follow, something like that. Werden die Gefühle meiner Füße folgen oder so ähnlich halt. So I begin to dance. So habe ich eben angefangen zu tanzen bei mir im Schlafzimmer. And I did it in my bedroom. Und ich habe es eben bei mir zu Hause getan. And I felt silly. Und ich habe mich wirklich dumm dabei gefühlt. That was 10 years ago. Und das war vor 10 Jahren. Now I dance with a band and on a stage. Und jetzt tanze ich mit und für die Band I developed auf der Bühne. My body in worship toward God in my bedroom in the secret place. Weil ich eben meinem Körper Gott gegeben habe und ihn dazu gebracht habe, Gott zu preisen. God is looking for a new level of worshipper. Gott sucht eben nach dieser neuen Stufe des Anbeters. There might be some visitors here this morning. Und vielleicht sind heute Morgen einige Gäste hier. And you were already overwhelmed with the worship this morning. Und du bist vielleicht schon überfordert mit der Anbetung von heute Morgen. There are some who came here and have only been here for 2 or 3 weeks. Und vielleicht sind manche hier das zweite oder das dritte Mal. And thought, wow, this is the most amazing worship ever. How could it ever get any better? Das ist Wahnsinn, das ist die beste Anbetung überhaupt. Wie kann es je besser werden? Just know within yourself that God is going to do that for the rest of your life. Du sollst einfach für dich selbst wissen, dass Gott das für den Rest deines Lebens tun wird. Doesn't matter if you've been a Christian for 5 minutes. Und es ist egal, ob du seit 5 Minuten Christ bist. Or 50 years. Oder seit 50 Jahren. He will continually raise the bar. Er fährt immer fort, damit die Latte höher zu legen. After you get down some of these principles we've taught this morning. Und nachdem du vielleicht einige dieser Prinzipien umgesetzt hast, die wir heute besprochen haben. The Lord will again say, come on, come deeper. Wird der Herr vielleicht nochmal sagen, okay, komm. I have more for you. Ich habe noch mehr für dich. I have more for you. Es gibt noch mehr. So this morning I encourage you, begin to step out of your box. Und ich möchte euch echt ermutigen, dass ihr sozusagen aus eurer Kiste heraussteigt heute Morgen. And you might be saying, I've already stepped out of my box by just being here this morning. Vielleicht sagst du, okay, ich bin schon so weit aus meiner Kiste heraus, indem ich überhaupt da bin. Well, let me encourage you. It's not by your power or your strength. Aber ich möchte dich ermutigen, es ist nicht durch deine Kraft oder durch deine Stärke. The Lord loves you and he will help you. Der Herr liebt dich und er wird dir helfen. I believe there's a verse in Philippians. Und ich glaube, also dieser Vers Philipper 4, Vers 13 says, I can do all things. Da steht, ich kann alles, through Christ, who strengthens me. Durch Christus, der mich stark macht. I can worship him the way that he wants me to worship. Ich kann Gott so anbieten, wie er das möchte. I can hurdle the bar. Ich kann über diese Latte drüber. I can. Ich kann's. I do want to just real quick. Some of you might find yourself here this morning. Ich möchte ganz kurz noch etwas sagen. Vielleicht sind manche von euch heute Morgen hier. And you don't have a relationship with the Lord. Und du hast nicht diese Beziehung mit dem And Herrn. All of this was overwhelming to you. Und alles, was du jetzt gehört hast, war irgendwie völlig überfordernd. But there is still a sense that God loves you this morning. Aber vielleicht hast du ja trotzdem dieses Gefühl ganz tief drinnen, dass Gott dich liebt. And I want you to know that is the case, that he does love you so much. Und ich hätte so gern, dass du weißt, dass das wirklich der Fall ist. He longs, dass er dich wirklich so sehr liebt. He longs to draw you close to him. Und dass er sich wirklich danach sehnt, dass du zu ihm kommst. His very act of dying on the cross for us. Einfach die Tatsache, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Was the greatest act of love. War der größte Beweis seiner Liebe. Ever given. Der je gegeben wurde. In fact, that's how God defines love. Und das ist eigentlich die Definition, die Gott für Liebe gefunden hat. Love is laying down your life for your brother or your sister. Liebe ist dann, wenn einer sein Leben hingibt für seine Brüder oder für seine Schwestern. And God sent his son Jesus to lay down his life for you and for me. Und Gott hat seinen Sohn geschickt, dass er sein Leben hinlegt für dich. Und für mich. And there's not any one person here, not me, not Pastor Rob. Und es gibt keine einzige Person hier, weder mich noch Pastor Rob, that needs Jesus' forgiveness less than anyone else. Die Vergebung Jesu weniger braucht als irgendein anderer. You might find yourself in a place where you say, I'm not worthy to receive the love of God. Vielleicht denkst du dir, ich bin wirklich nicht würdig, die Liebe Gottes zu empfangen. And I would say to you, yes, you're right. Und ich kann dir sagen, ja, das stimmt. You're not worthy, and I'm not worthy. Du bist nicht würdig dazu, und ich bin es auch nicht. And not one person in this room is worthy to receive the love of Jesus Christ. Und nicht ein einziger Mensch in diesem Raum ist würdig, die Liebe Jesu Christi zu empfangen. But we receive it nonetheless. Aber wir empfangen sie trotzdem. So I just want to ask everyone, close your eyes, bow your heads. Und so möchte ich einfach eine Frage stellen, und ich möchte euch bitten, eure Augen zu schließen, den Kopf zu neigen. If there's anyone here who would say, I've never given my heart to Jesus. Und wenn jemand hier ist, der noch nie gesagt hat oder nicht sagen kann, ich habe mein Herz Jesus übergeben. But I would like to accept him as my Lord and my Savior. Aber ich würde ihn gerne als meinen Herrn und meinen Retter annehmen. I'm going to ask you right now to just lift up your hand. Da möchte ich dich jetzt bitten, dass du deine Hand hebst. If you would like to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, wenn du den Herrn Jesus Christus als deinen Herrn annehmen möchtest, right now in this stillness, jetzt in dieser Stille, I'm looking around the room and I'm asking you to raise your hand. Ich bitte dich einfach, dass du deine Hand hebst. Is there anyone? Gibt es da jemanden? Give you just a moment. Dass du einen Moment deine Hand hebst. You might be a little bit nervous. Vielleicht bist du etwas nervös. But don't be nervous. Aber sei nicht nervös. Just open your heart. Öffne einfach dein Herz. Be willing to receive the love of Jesus. Und lass es einfach zu, diese Liebe Jesu aufzunehmen. What I'd like to do then is, if there are some of you in this room who have been going through a difficult time or a challenging time, wenn es Menschen in diesem Raum gibt, die eine schwierige Zeit durchgemacht haben, and you would like me to pray for you, und du möchtest, dass ich für dich bete, but I'll ask you right now to lift up your hand, aber ich bitte dich einfach, dass du deine Hand hebst, and I'll pray over you. Will you lift your hand? Ich möchte über dich beten. Ich möchte für dich beten. If you just need to be encouraged and lifted up this morning, wenn du ermutigt werden willst heute Morgen. Dear Heavenly Father, Vater im Himmel, we love you so much. Wir lieben dich so sehr. Lord, you started it all. Herr, du hast alles angefangen. You loved us first. Du hast uns zuerst geliebt. We love you because you loved us first. Und wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Lord, you see every hand here this morning. Herr, du siehst jede Hand hier heute Morgen. There are no secrets here this morning. Es gibt keine Geheimnisse hier heute. You know every heart, every thought. Du kennst jedes Herz, du kennst jeden Gedanken. And you know every need. Und du kennst jedes Bedürfnis. So Lord, I present these with their hands lifted to you this morning. Herr, so bringe ich diese Menschen vor dich heute Morgen, die ihre Hand gehoben haben. And I ask by your supernatural Holy Spirit power. Und ich bitte, Herr, durch deine übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. That you would touch them. Dass du sie berührst. That you would bring the answer that they have been asking. Dass du die Antwort bringst in ihr Leben, Herr, die sie suchen. I stand in agreement with everyone here whose hand is raised. Ich stehe wirklich hier Seite an Seite mit jedem, der seine Hand gehoben hat. And I agree for the answer to their prayer. Und ich stimme zu dieser Antwort für ihre Fragen, die du hast. We trust you this morning, whether it's healing or provision. Wir vertrauen dir, Herr, ob es um Heilung geht oder um Vorsorge. Or reconciliation. Oder um Versöhnung. Whatever the need is. Was immer dieses Bedürfnis sein mag. I pray that your power. Ich bete, Herr, dass deine Kraft would move in these people. Im Leben dieser Menschen wirkt. Touch them with your love. Dass du sie berührst mit deiner Liebe. And your encouragement. Mit deiner Ermutigung. Lord, I pray that they would lay their burdens down at your feet right now. Herr, ich bitte, dass sie wirklich die Lasten zu deinen Füßen ablegen. And that they would whisper to you now, I trust you. Und dass sie dir zuflüstern, ich vertraue dir. That they would whisper to you now, I trust you. Dass sie wirklich jetzt flüstern, ich vertraue dir. Lord, by faith we know that you take care of every need. Und im Glauben, Herr, wir wissen, dass du dich um jedes Bedürfnis kümmerst. Psalm 103 says you've healed every disease and you've forgiven every sin. Psalm 103 heißt, du hast jede Krankheit geheilt und jede Übertretung vergeben. So if by faith this morning we receive the answers that you provide. So wollen wir im Glauben die Antworten annehmen, die du hast. And we praise you and glorify you even in the face of what seems like no answer. Und wir preisen dich, Herr, sogar in dem, was keine Antwort zu sein scheint. We thank you that the answer is coming. Wir danken dir, Herr, dass die Antwort kommen wird. We worship you and thank you. Wir beten dich an, wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen.